der wohnt unterm Dach und hält die ganze Nacht mich wach. Er poltert laut und macht Radau und kreist wie ne gesenkte Sau. Der Krachmann, diese Hölle brut, entfacht in mir ne Teufelswut. Neue Braut, mit der er sich so manches traut. Ketten rasseln in der Nacht, hat mich in den Schlaf gebracht. Krachmann, dieser geile Hund, kein Gehirn, der Körper wund. Eine Mücke sticht mich in die Wade.